Abend in den Medien. Du weißt, die Nacht hat dich reich. Deine Augen wie ein Alien. Die 110 geht nur die Zeit. Du siehst uns heute Abend in den Medien. So rette mein Kopf, so rette mein Kopf. Alles ist falsch, ja, wir sind lost. Du rennst in meinem Kopf, du rennst in meinem Kopf. Alles vorbei, ja, wir sind lost. Ist gut. Alle sind grün und schalten sich gleich. Ich bin Schuhe aus Leder. Ich fühle mich wie jemand. Haus ist mein Weg. Heute Nacht wird dein Fehler. Sag zu deiner Mama, heute Abend komm ich später. Niemand kann uns helfen, wir hören nicht auf die Gegner. Du liebst dich nicht, was du siehst. Alle übertreiben, dass wir haben ein Ziel. Du liebst dich nicht, was du hier siehst. Alle übertreiben, doch wir haben ein Ziel. Yeah.